Er war einmal in einem Aufzug, in einem Wolkenkratzer. Und der Aufzug war so voll. Und beim Runtergehen, Runterfahren, wurde der Aufzug leer. Keiner war da, außer eine wunderschöne, hübsche, reizende, anziehende Frau, die vor ihm stand. Sie hat vergessen, ihre Kleidung anzuziehen, kann man so sagen. Also ihr wisst ja. Das heißt, sie war voll reizend und wunderschön. Und Allah hat ihr so eine Schönheit gegeben. Sie stand im Aufzug, sie und er. Und Allah, sie und er. Als er alleine blieb und der Aufzug, die Tür ging zu, sie hatte Angst gekriegt. Ist normal, ein junger Mann ist vor ihr. Sie hat Angst, dass er sie anmacht, dass er auf einmal sich nicht beherrscht und sie küsst oder umarmt oder irgendetwas. Und die Fahrt ist lang und dauert lang. Was ist passiert? Sie guckt auf den Jungen. Die ganze Zeit starrt er mit seinem Gucken auf den Boden. Sie sagt, jetzt vielleicht, sie hat Angst. Vielleicht ist das jetzt, er wird auf einmal zu mir. Die ganze Zeit guckt er auf den Boden. Die ganze Zeit, und die Fahrt geht runter, runter, runter, bis der Aufzug aufging. Er geht weg und er ging, er läuft. Und dann rennt sie hinter ihm und sagt, hey, du, komm bitte, eine Frage. Er sagt, bitte. Sie sagt ihm, bin ich nicht hübsch? Bin ich nicht schön? Habe ich bei dir nichts bewegt? Sag mal, bist du Stein? Hast du Gefühle? Woher kommst du? Warum hast du mich nicht angeguckt? Warum hast du deine Blicke nicht in meinem Gesicht gemacht? Der Mann, der junge Mann, der unter dem Feuer der Versuchung in Amerika lebt, er sagt, mit überzeugender Stimme, Allah hat uns verboten, solche Blicke in verbotenen Seiten zu schenken, dass ich deine Schönheit so gucke, denn es ist für uns haram. Sie sagt, was? Allah? Und wer ist Allah? Er sagt ihr, Allah ist mein Schöpfer und dein Schöpfer, dem wir dienen müssen. Und ein paar Worte hat er ihr gegeben. Sie sagte ihm, du, ich möchte dich heiraten. Willst du mich annehmen als Ehefrau? Er sagte ihr, nein, weil du nicht Muslime bist und unsere Religion verbietet uns, dass wir nicht muslimische Frauen heiraten. Sie sagte ihm, dann werde ich Muslime. Er sagt, wenn du das tust, dann heirate ich dich. Sie hat das getan. Er hat sie geheiratet und diese Frau war eine ganz besondere Frau von den reichen Leuten. Die hatte eine große Erbschaft gehabt, dass dieser Mann und sie Milliardäre geworden sind. Der Allah fürchtet. Allah schafft ihn immer einen Ausweg und er versorgt ihn von den Türen, womit er gar nicht rechnet. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Und der Allah fürchtet, Allah erleichtert in allen Schwierigkeiten. Warum will sie ihn heiraten? So ein Mann, er bewahrt die Grenzen, er versucht sich zu beschützen. Natürlich hat er die Gefühle von allen anderen Männern. Und vielleicht noch mehr, vielleicht noch stärker, weil er sich steuert. Nicht wie alles Mögliche nimmt er auf. Vielleicht kann er noch stärker und er hat mehr Gefühle. Aber trotzdem, er ist ein Muslim. und er lebt in dieser Welt nicht wie andere Geschöpfe von, sag ich mal, von Tierenwelt zum Beispiel. Ein Beispiel, was die Gelehrten von der Tierenwelt geben, ist Beispiel von Schwein. Schwein als Tier, das ist ein ganz besonderer Tier, was Gelüste angeht. Er hat keine Grenze, was Gelüste angeht. Jede Zeit, in jedem Ort, in jeder Art und Weise und gibt keine... Ha? Das ist das. So ein Muslim steuert das. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Gelüste gegeben. Warum? Wozu? Will er uns nur ein bisschen... Nein, er hat uns Gelüste gegeben, damit, wenn er über etwas erzählt, was Paradies angeht, zum Beispiel Frauen im Paradies, dann kannst du nicht sagen, was ist das? Weil du kein Gelüst hast. Du hast Gelüst, deswegen weißt du, was die Gelüste im Paradies sind. Du kriegst Hunger und du hast Geschmack, damit Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir über Paradies-Sachen erzählt, dass du dir das vorstellen kannst. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, schenke mir für ein paar Minuten deine Aufmerksamkeit und sei hier mit Herzen und versuche, die Worte Allahs in deinem Herzen zu nehmen, denn wenn du dies tust, bekommst du inshallah heute Nutzen für dein Glaube und Stärke und Motivation für dein Leben draußen. Eine schwere Zeit leben wir, voll mit Versuchungen. Die Menschheit hat die höchsten Niveaus erreicht, was Unheil und das Schändliche angeht und was sexuelle Gebieten angeht. Sie haben so vieles entdeckt und so viele Sachen gemacht. Und dass die Begierden in diesem Leben sehr anziehend sind und dass sie sehr schwer für einen jungen Mann fallen und eine junge Frau. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns in dem Hadith: Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa. Ich habe keine härtere Versuchung für die Männer hinter mir gelassen als Frauenversuchung. Frau kann dich kaputt machen. Wenn aber nicht jede Frau, nicht jede Frau. Eine Frau von der linken Seite, eine Frau, eine, die nur nach Gelüsten lebt, die ihre Ehre verkauft und die keinen Scham behütet und die keine Gottesfurcht hat, die kann dich kaputt machen. Egal wie du bist. Deswegen bete Allah um Befestigung und bete Allah um Rechtleitung und dass er dich bewahrt. Und alles, was in dieser Dunya darüber sagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadhirun kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fi an-nisaa. Das diesseitige Leben ist hübsch und grün und Allah hat euch da drin als treue Hände gelassen. Dann hütet euch von der Dunya und hütet euch ganz besonders von den Frauenversuchungen. Denn die erste Sache, die die Kinder Israel zunichte gebracht hat, waren Frauenversuchung. Deswegen, wenn Frau in der Gesellschaft angegriffen wurde, in ihrer Ehre, sodass sie alles verliert, ihre Scham, alles Mögliche, die ganze Gesellschaft leidet darunter. Frau ist das Herzen. Wir sagen in einem arabischen Sprichwort, dass sie die Hälfte der Gesellschaft, nicht von Mujtama, die ist die Hälfte der Gesellschaft und sie gebärt uns die andere Hälfte. Was heißt, die ist das Ganze? Und deswegen bewahren wir ja die Frau und Scham von der Frau. Und hier werden wir inshallah ta'ala darüber erzählen, wie wichtig ist für einen Mann und für eine Frau, die Blicke runterzusenken. Wie wichtig das ist. Was steckt dahinter? Wie bekomme ich Kraft und Stärke, dass ich meinen Blick runtersenken kann und dass ich dagegen kräftig und stark bin? Was sind die Nutzen und die Ernte und die Früchte, wenn ich meine Blicke runtersenke. Und dann werden dir ein paar kleine Geschichten, was Blicken angeht, von unseren tugendhaften As-Salaf, As-Salih, unsere tugendhaften, rechtschaffenen Vorfahren. Dann Bismillah fangen wir an mit dem Wort Allahs, das wir gelesen haben. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Sprich zu den Gläubigen, ein Brief von Allah zu dir. Durch Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Briefträger, Postträger. Qul lil mu'minin. Sprich zu den Gläubigen und sag ihnen, was ja Allah, es kam zu uns. Diese Nachricht kommt von Allah. Was ja Allah, was soll er zu uns sagen? Yaghuddu min absarihim. Sie sollen von ihren Blicken runtersenken. Und er verbindet das mit dem Schambereich. Und sie sollen ihre Scham und ihre Keuschheit bewahren. Das ist ja verbunden. Denn Unheil mit einer Frau und verbotener Schlaf mit einer Frau fängt mit einem Blick. Deswegen wurde das verbunden. Ein Blick, ein Pfeil. Weißt du was? 3 Zehntel von einer Sekunde. 3 Zehntel von einer Sekunde braucht das Gesehene, dass das im Gehirn ankommt. Aber was passiert von Effekt? Es gibt ein paar Herzen, ihre Türen sind so offen, ohne Schloss. Und er, da kommt rein, ohne zu fragen, ohne puff. Die Türen sind von allen Seiten offen, puff, dann kommt es rein. Und was passiert? Dieses Blick beginnt, das Herz zu steuern. Nicht umgekehrt. Der König des Körpers soll das Herzen sein. Er sendet die Befehle. Hey, komm zurück, gibt's nichts. Alles klar, kriegt Angst. Voilà. Weil das Signal stark ist. Aber wenn das Signal nicht funktioniert, da kommt die Blicken und dann machen sie mit deinem Herzen, was sie wollen. Und dann auf einmal nach dem Blick, nach dem Sekundenblick, kommt ein Minutenblick. Und nach einem Minutenblick kommt stundenlang Blick. Und nach stundenlang Blick kommt eine Nacht und Übernachtung nur beim Gucken. Und danach kommt wal'iyadu billah, das Schändliche, wofür jeder, der sowas tut, verflucht und verdammt wird, dass du wal'iyadu billah zu Zina geführt wirst, dass du mit einer Frau in verbotener Art und Weise schläfst. Mein lieber Bruder, ein Vers im Koran, den sollst du kennen und verstehen, wo Allah Ta'ala mit dem Gläubigen spricht. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Weiß er nicht, dass Allah ihn sieht? Weiß er nicht, dass Allah ihn dabei sieht? Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du auf eine Zeitschrift guckst und du guckst auf eine nackte Frau, alam ya'lam bi anna Allah yara. Der hinsetzt und Zeit im Internet verbringt und beginnt Videos von nackten Männern und Frauen zu gucken. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Der dahin sitzt, wal'iyadu billah, und seine Nacht statt im Gebet und Anbetung zu Allah, wo die Engel runterkommen und Allah ruft, wer braucht die Vergebung? Und dass du in dieser Zeit, wal'iyadu billah, verbotene Dinge guckst von nackten Frauen und Männern. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Das soll bei dir ein Warnsignal immer sein. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya'lamu kha'inata al-ayuni wa ma tukhfi as-sudur. Er weiß, was die leichten, schnellen Blicken erfassen. Und er weiß, was in den Inneren der Brust steckt. Das ist Allah. Weißt du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich dabei sieht? Derjenige, der mit einer Frau sich versteckt und geht zu einem Ort und er macht Zina mit ihr. ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى Mein lieber Bruder, das ist das, was dir fehlt, Muraqabatullah. Dass du Allah und seine Majestät und seine Macht im Herzen trägst und verinnerlichst und dass du danach lebst, erst dann bist du gläubig. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns nach unseren Blicken fragen und nach unserem Gehör und nach den Herzen, was man alles verinnerlicht. إن السمع والبصر والفؤاد والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Das Gehör, nach dem Gehör und nach den Blicken und nach den Inneren, nach den Herzen, danach wird alles gefragt. Danach wird am Tag der Auferstehung gefragt, hast du die Antworten vorbereitet? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnt uns von Zina, dass man einfach mit verbotenen Frauen schläft. Aber Zina hat mehrere Arten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Inna Allah kataba ala ibn Adam hazzahu min az-zina. Allah hat jedem Sohn Adams einen Teil von Zina schon geschrieben. Du und ich und jeder. Jeder kriegt diesen Teil. Was machen wir Zina? Jeder Sohn Adam macht Zina, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hat jedem Sohn Adams einen Teil von der Zina geschrieben, dass du das bekommst, ob du willst oder nicht. Aber wie? Welche Zina? Adraka dhalika la mahal. Das heißt, das wird so sein, ob du willst oder nicht. Fazina al-ainin nazar. Die Augen machen auch Zina. Nicht nur dein Glied, dein menschlichen Glied, nein, auch dein, was? Deine Augen machen auch Zina. Und was ist Zina von den Augen? Das Gucken. Das Gucken. وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْتَقِ Das Zina und die Zina von der Zunge, das was du sprichst zu einer Frau in einem versteckten Raum, das ist Zina. وَزِنَ وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي Das heißt, und Nafs, unser menschliches Ich, die wünscht und neigt immer zu. Aber dein Keuschheitsbereich, männliche Glied oder bei der Frau, der entweder bestätigt er diese Signale, das heißt, er nimmt sie auf und er bestätigt es, oder er lehnt es ab. Deswegen pass auf. Der erste Pfeil, was du von Iblis und von dem Satan in deinem Herzen bekommst, wird geschossen, puff, kommt von deinen Augen und geht rein. Pass auf, dass du ohne Schutz bleibst, mein lieber Bruder. Und denk auch dabei, dass Allah Ta'ala dir sagt, وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Allah genügt und reicht, was die Sünden seiner Diener angeht, dass er allkundig ist und dass er allsehend ist. Alles sieht er. Ali. Und was lässt dich wissen, wer Ali ist? Ali, der die Ehre der Religion und die Ehre der Abstammung bei sich hatte. Ali, radiallahu anhu. Guck mal, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagt als Ratschlag. Ja, Ali. La tutbi'in nadratan nadra. Fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhira. O Ali, wehe, dass du den Blick mit einem anderen Blick, nächsten Blick wieder verbindest. Denn das erste Blicken ist deins. Das heißt, dafür kannst du nicht. Und das zweite Mal blicken ist auf deinen Nacken. Das heißt, du guckst auf einmal, dein Auge kommt auf eine Frau. Uber. Okay, erster Blick. Kommst runter. Zweiter Blick. Oder eine Millisekunde vom zweiten Blick, wie die Wölfe. So. Oder wie der Fuchs sieht. Das kennt Allah. Und das wird aufgeschrieben. Und denk daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir seine Sachen schreibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns viele Dinge verboten, die uns zu schlechten Blicken führen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinen Gefährten, Iyakum wal julusa fi turuqat. Sie sagt ihnen, hey, ich warne euch, dass ihr da auf den Straßen in Cafés so, also in Cafés oder in den kleinen Gruppen auf der Straße sitzt. Gott, was? Auf Café zu sitzen, jetzt ist... Dann haben sie gesagt, ja, Rasulallah, ma lana buddun min dalik. Ha? Ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatu fiha. Ja, Rasulallah, das ist zu schwer für uns. Diese Sitzungen, die wir auf Cafés, auf Straßen machen, die müssen wir, ja, Rasulallah, tun. Warum? Weil wir uns ja treffen und wir erzählen untereinander. Als Muhammad s.a.w. diese Antwort gehört hat, er sagt, okay, aber... Er sagte... فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهِ. Wenn ihr unbedingt sitzen sollt, dann sollt ihr der Straße ihr Recht geben. Hat die Straße auch ein Recht an uns? Ihr sollt der Straße ein Recht geben. قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Sie sagten, O Gesandte Allahs, was ist das Recht von der Straße? Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, غض البصر وكف الأبى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. Er sagt ihnen, das Recht der Straße ist, die Blicke runtersenken. Und dass du niemanden mit deiner Zunge schädigst. Guck mal den, guck mal die. Da. Ha, deine Zunge. Dass du niemanden schädigst mit deiner Zunge. وَرَدُّ السَّلَامِ, dass du den Gruß erwiderst. Erwiderst, wenn jemand vorbeikommt, guten Tag oder Assalamu alaikum, ja, erwidere das. Und وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ, und dass du das Gute auf der Straße gebietest und das Schlechte verbietest. Wenn du das tust, dann okay, darfst du auf Kaffee sitzen. Ja? Aber auch Muhammad s.a.w. geht noch weiter dahin, damit wir Muslime geschützt werden von unseren Blicken. Er sagte, und wie Ibn Mas'ud, der von ihm auch gelernt hat, er wurde gefragt, Astazinu ala ummi? Soll ich um Erlaubnis bitten, wenn ich zu meiner Mutter reingehe, in ihrem Zimmer oder? Er sagt ihm, Ma ala kulli ahyaniha turidu an taraha. Er sagt ihm, wirst du sie sehen in jedem Zustand, wo sie sich befindet? Ha? Und ein Mann fragte Hudayfa ibn al-Yaman, er sagt ihm, soll ich Erlaubnis bitten, wenn ich zu meiner Mutter reinkomme? Er sagt ihm, إِلَّمْ تَسْتَعْدِنْ رَأَيْتَ مَا تَكْرَهْ. Wenn du nicht um Erlaubnis bittest, dann wirst du das sehen, was du nicht eigentlich sehen willst. Ja? Was du nicht eigentlich sehen willst. Und ein Mann sagte, ja Rasulallah, ich habe eine Schwester, sie ist aber bei uns und bei mir. Soll ich bei ihr immer um Erlaubnis bitten, wenn ich reinkomme? Er sagt ihm, sag mal, willst du sie nackt sehen? Willst du sie gerne nackt sehen? Natürlich nicht. Deswegen musst du was? Einmal. Zweimal. Warten. Dreimal. Wenn du keine Antwort kriegst, geh zurück. Geh zurück. Ja? Oder ruf. Wenn es keine Antwort, dann musst du nicht rein. Wenn dir gesagt wird, kehrt zurück, dann kehrt zurück. Ja? Und auch ein Mann darf nicht die Aura von dem anderen Mann sehen. Scham hüten, auch unter uns Männern. Auch die Frau darf nicht die Aura von der Frau sehen. Guck mal, wie der Islam uns hütet. La yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul, wa la al-mar'atu ila awrati al-mar'a. Ja? Und ihr müsst wissen, meine liebe Brüder, dass der Satan gerne das Bild und Gestalt von einer Frau gerne als Mittel nutzt. Der Prophet sagt, wenn der Satan bei dir aufgibt, dass er dich nicht kriegt, dann versucht er immer seine letzte Tür, die er immer daran festhält. Was? Frau. Das lässt er nicht. Das lässt er nicht. Und deswegen Muhammad sagt, passt auf, der Satan nutzt manchmal das Bild einer Frau, wenn sie vorbeigeht, er macht Effekten, dass du auf einmal bei ihr und bei dir, dass du auf einmal Sachen siehst, die vielleicht bei deiner Frau auch da sind und noch besser. Aber bei ihr siehst du das auf einmal wichtiger, anziehender, besser. Der Satan ist dabei, er spielt eine große Rolle. Er sagt uns, passt auf. Wenn jemand an einer Frau etwas gesehen hat, was ihm gefällt, er soll zu seiner Frau gehen, denn sie besitzt dasselbe, was die andere hat. Sie besitzt dasselbe. Nur, leider, die Frauen, wenn sie rausgehen, ja, jetzt, ich sage nicht über muslimischen Frauen und so, dann werden die extra ausgeschmückt, extra mit Farben und weiß ich nicht was da. Sie malen sich und beginnen alles reizend anzuziehen und so. Hey, schütze deine Blicke. Wallahi, deine Frau hat das Gleiche. Und lasse deine Blicke nicht so einfach frei, sonst wirst du gefangen sein von deinen Blicken. Dann bist du wie ein Esel. Er sagt dir rechts, rechts, links, links. Dann bist du wirklich wie ein Esel, gefangen von deinen Blicken. Deswegen, eine Frau kann ganz normal sein, habe ich euch zigmal gesagt, kann ganz normal sein. Aber wenn die Gelüste von Scheitan erweckt werden, sie ist ganz normal, vielleicht hässlich sogar. Hässlich, vielleicht hässlich. Aber die Gelüste sind stärker. Auf einmal siehst du sie wie die Königin der Schönheit der Welt. Auf einmal siehst du sie interessant. Vielleicht ist sie Obdachlose in einem bestimmten Bahnhof und trinkt Alkohol und sie hat gar keine Schönheit. Aber die Gelüste haben dich kaputt gemacht, dass du auf einmal sie schön siehst. Passiert. Was passiert da? Scheitan. Scheitan spielt in deinen Augen und spielt bei ihr. Effekten, die der Satan benutzt. Der Muslim schützt sich und schützt seine Augen von Scheitan. Noch eine andere Sache, meine liebe Brüder. Jetzt manche Leute, die jetzt mit der Religion gar nichts zu tun haben, sie wollen auch damit nichts zu tun haben, sagen, was erzählen die Muslime da? Frauen nicht angucken, Frauen bedecken, Scham, wenn du reingehst, was? Ach, das ist übertrieben. Diese Leute haben Probleme mit Sex. Diese Probleme sind psychisch krank. Diese Leute, sie sind psychisch belastet und krank und deswegen verbieten sie sich alles. Lass dich doch frei. Allah hat dich frei erschaffen. Und geh mal zu den Greifswalder Rostocker See, da wo, wie heißt das, KKK oder AKK oder wie? Ha? FKK. Was ist das? Freie Körper, was ist? Kultur. Freie Körperkultur. Da bist doch frei. Und warum machst du dich gefangen? Warum machst du dir Probleme in deinem Kopf? Hallo und jenes. Diese Muslime sind behämmert. Diese Muslime, für sie die Frau ist das Interessante, was es gibt. Frau ist doch ein Geschöpf und kein Problem und weines und so. Sie sind einfach krank und beginnen diese zweifelhaften Sachen zu verbreiten, damit es heißt immer, guckt mal, wie diese Muslime immer denken. Frau, Frau, Frau, ist es für sie die Antwort lautet. Jede sechste Sekunde wird in Amerika eine Frau vergewaltigt. Statistik, authentische Statistik. Sheikh Mohammed Hassan hat das in seinem Vortrag erwähnt. Jede sechste Sekunde von einer freien Welt. Was hat diese Freiheit geführt? Zu was hat das geführt? Erzählen wir, bleiben wir Logik. Haben die Gelüste der Menschen bestimmte Grenzen? Nein, er wird immer verrückter. Er wird immer gezogener. Er hat kein Ende. Nein, im Gegenteil. Er wird immer abhängiger von Lust und Sex, sodass sein ganzer Alltag, er denkt nur an Sex und Lust. Er wird immer schwächer, was Sex angeht. Und nicht nur, wir sehen, dass alles um Sex geht, das heißt Bilder auf der U-Bahn, auf der Straße, alles geht nur um diese Körper, der nackte Körper von einer Frau und so wird. Was hat das dazu geführt? Hat das zu einer Begrenzung geführt oder zu Vergewaltigung? Zu Vergewaltigungen? Jedes Jahr werden Hunderte in Deutschland vergewaltigt. Jedes Jahr. Von jeden 100.000, pass auf, nur 100.000, nicht 85 Millionen oder 40 Millionen, wenn es Frauen angeht jetzt. Ja? Von jeden 100.000 werden bis 150, 140 vergewaltigt. Und mach mal das mal 40 Millionen, dann kommst du auf 70.000, 80.000, 100.000. Allahu Akbar, werden vergewaltigt. Was hat das dazu geführt? Ja? Und außerdem, alles was im Islam ist, ergibt uns Stärke und wie wir unsere Gelüste steuern, nicht wie unsere Gelüste uns steuern. Ja? Alles. Und jetzt ein bisschen außerhalb des Themas. Damit ihr seht, dass die Gebote des Islam wunderschön sind und dass sie mit Weisheit sind. Jetzt, wir brauchen uns nicht zu schämen, ja, was Religion angeht. Die Männer werden im Islam was? Beschnitten. Wisst ihr die Weisheit von der Beschneidung? Jetzt medizinische Weisheit. Lass uns jetzt Schmutz bleibt rein, wenn man nicht beschnitten wird und weiß ich nicht. Lass uns von Schmutz und Bakterien und alles mögliche. Ja? Nein, es gibt eine andere Sache. Natürlich, das, was die Gelust eines Mannes erweckt, das ist von dem Glied der Kopf. Wenn eine Berührung, brauchen wir uns nicht zu schämen, ja? Brauchen wir uns nicht zu schämen, mashallah, so lachende. Damit ihr wisst, das wird erregt und deswegen steigt die Gelust. Passt auf, wenn das gedeckt wird, nicht beschnitten heißt das, nicht beschnitten, das heißt, pass auf, wenn es beschnitten ist, dann ist man immer in Berührung. Pass auf, er ist immer in Berührung mit Hose, mit Kleidung, immer in Berührung, sodass der Körper eines Mannes an bestimmten Gelüsten Grad, bis zu einem bestimmten Gelüsten Grad immer das steuert. Weil auf einmal wird das normal. Von daher, er kann sein Gelüst immer steuern. Allah Ta'ala hat ihm dazu geholfen. Weil es nicht bedeckt wird. Wenn es bedeckt wird, gleich wenn eine Berührung kommt, geht die Kurve hoch. Ja? Und deswegen, Alhamdulillah, eine Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala, auch mit den Blicken. Was Blicken angeht, lasse es frei und guck mal, wohin das führt. Wohin das führt. Wallah, ich habe einen Mann gesehen im Fernseher. Er ist alt, aber wie? 65 Jahre alt. Er ist froh darüber, dass er die tausend Frau zum tausendmal geheiratet hat. Und er sagt, das ist jetzt nur meine Frau. Aber die Freundinnen, die sind gar nicht zu zählen. Aber tausende. Und ich bin immer fit, sagt er. Und weiß ich nicht und alles. Und er freut sich. Das ist ein Beweis, dass der menschliche Gelüst kein Ende hat. Muhammad sagt, لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر ولا يملأ فاه إلا التراب. Wenn der Sohn Adams ein Tal aus Gold besäße oder besitzen würde, dann würde er den anderen Tal noch wünschen. Und nichts macht den Mund von der Sohn Adams außer Sand. Das heißt, wenn er begraben wird, auf einmal nichts macht ihn voll außer der Sand. Das heißt, denk daran, mein lieber Bruder. Mein lieber Bruder, wir sagen Alhamdulillah. Alles, was Gebote angeht von Islam, die führt uns dazu, dass wir unsere Gesellschaften was bewahren. Aber das ist aber schwer, was du uns da erzählst. Soll ich meine Blicke runtersenken in einer Welt, wo die Frauen anreizend laufen und mit ihrem Schmuck und weiß ich nicht. Das ist für mich schwer. Ich bin 18 Jahre, ich bin 25 Jahre, auch das Gleiche bei der Frau. Ich bin so und ich habe Gelüste und ich habe Stärke und. Ich kann das nicht. Ich sage ihm, warte mal, mein lieber Bruder, schenke mir nur dein Herzen für ein paar Momente. Denn ich habe dir gezählt in ein paar Punkten, wie du es schaffst, die Blicke runterzusenken. Eins. Istihdaru ittila'i Allahi alaik. Lasse das in deinem Kopf, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich beobachtet und dich sieht. Denn er weiß das. Das ist Nummer eins. Das ist sehr wichtig. Immer. Manchmal wird das schwach. Ha? Wird das schwach. Dann gehe zu der nächsten Lösung. الاستعانة بالله والانطراح بين يديه بالدعاء. Bitte Hilfe von Allah. Und verwerfe dich vor ihm demütig und sag ihm, ja Allah, gib mir Kraft. Ja Allah, gib mir Kraft. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Und euer Herr sagt, ruft mich an, so werde ich euch euren Ruf erfüllen. So sagt Allah Ta'ala. Drittens, dass du weißt, dass jede Gnade, die du besitzt, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala, und dafür musst du was? Dankbarkeit bezahlen. Du musst Dankbarkeit bezahlen. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ. Seht ihr, wenn Allah euer Gehör und eure Augenlicht wegmacht, was werdet ihr machen? Könnt ihr euch mal vorstellen? Geh mal zu einem Blinden und sag ihm, ah, schön, eine grüne Moschee und schöne Farben. Er sagt, was ist grün überhaupt? Definition von einem Grün, er weiß gar nichts. Keine Vorstellung. Danke Allah, dass er dir die Augen gegeben hat. Wie? Danke ihm, indem du diese Augen in den guten Dingen benutzt und nicht in Haram-Dingen, die er verabscheut und hasst, mein lieber Bruder. Drittens, Mujahadatun Nafs, dass du dich anstrengst. Pass auf, das Paradies ist teuer. Es ist nicht billig und du musst dafür zahlen. Strenge dich an, mein lieber Bruder. Du willst alles Friede, Freude, Eierkuchen. Geht nicht. Geht nicht. Du musst dich anstrengen. Du musst diese Anstrengung, aber sei sicher. Wallahi, nach dieser Anstrengung, wenn du das nur schaffst, nach der Anstrengung kommt ein wunderschönes, was? Honiggeschmack. Ein Glückseligkeitsgefühl, weil du das hinter dir hast. Wallahi, viel, viel besser. Wir kommen noch dazu. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die sich auf Allahs Weg anstrengen, wir werden sie auf unseren Weg recht leiten. Du wirst recht geleitet. Das ist Versprechen von Allah Ta'ala. Drittens oder viertens, oder nächster Punkt, weil es ist mehrere Punkte, ich kann das immer nicht merken. Nächster Punkt, dass du auch Schutzmaßnahmen bewachst. Wie? Dass du dich nicht in Ecken und Orten bewegst, die dich dazu führen, was? Die dich dazu führen, wal'iyadu billah, an solchen Sachen, schlechten Blicken zu landen, beziehungsweise in schlechten Sachen. Du gehst jetzt in Samedi Soir, also Samstagabend, du gehst in einen wichtigen, noch in Potsdamer Platz oder weiß ich nicht, in eine Ecke von Kreuzberg, wo es bekannt ist mit Diskotheken und so, und du sagst, ja, ist kein Problem, ich senke meinen Blick. Hallo, Schutzmaßnahmen. Das heißt, führe dich nicht dazu, bringe dich nicht zu den Sachen, die dich immer schwach machen. Und eine andere Sache, mein lieber Bruder, versuche, viele freiwillige Gottesdienste zu verrichten. Freiwillig. Freiwillig spenden. Freiwillig Koran lesen. Freiwillig fasten. Freiwillig in Gebeten beten. Freiwillig. So viele freiwillige Taten. Wisst ihr warum? وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ. Mein Diener nähert mir so lange mit seinen freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Aber wenn ich ihn liebe, sagt Allah, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّهُ. Wenn ich meinen Diener liebe, nachdem er freiwillige Sachen gegeben hat, wenn ich ihn liebe, dann werde ich sein Gehör sein. Und dann werde ich sein Licht, sein Sehen sein. Und dann werde ich sein Laufen sein. Und dann werde ich sein Berühren sein. Das heißt, alle deine Organe bewegen sich in dem Rahmen, was von Allah subhanahu wa ta'ala ihm gefallen. Ist das nicht schön, mein lieber Bruder? Nächste Sache, die dich stärkt. Dankeschön, kannst du das so zurückbringen, ja? Hier, dankeschön. Das war was? Wo ist Geld? Nimm das. 2 Cent, mach das auf diesen Kasten, ja? Mach das in den Kasten. So, Nächste Sache, die dich stärkt, mein lieber Bruder. Denke daran, mein lieber Bruder, dass die Erde, worauf du läufst und worauf du Sünden machst oder gute Taten machst, dass jeder Teil der Erde gegen dich oder für dich am Tag der Auferstehung sprechen wird. Ha? Jeder Ort. Ja Allah, dieser Mann hat am Tag X und Zeit X, er hat mit einer Frau hier in diesem Ort geschlafen. Er hat hier eine Frau so geguckt mit Shahwa. Wal'iyadu billah. Denke daran, yawma idhin tuhadithu akhbaraha. An dem Tag wird die Erde sprechen. Sprechen gegen die Leute. Und denke daran, eine nächste Sache, die dich stärkt. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Alles, was du sprichst, dafür gibt es Raqib und Atid, Engel, die alles aufschreiben. Und bei euch sind Aufbewahrer, Engel, die alles aufschreiben. Kiraman hafiz, wa inna alaykum la hafizin, kiraman katibin, edle Engel, die alles aufschreiben. Ya'lamuna ma taf'alun, sie wissen alles, was ihr tut. Denke an die Engel, die neben dir sind, und schäme dich, mein lieber Bruder. Nächste Sache, die dich stärkt, die du verinnerlichen musst, damit du stark bleibst, was ist die? Gleich, wenn du versuchst zu gucken, mach die Aya im Kopf. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Sprich zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blick senken und ihre Keuschheit bewahren. Das ist für sie rein und sauber für ihre Herzen. Denke an diesen Brief von Allah subhanahu wa ta'ala, in dem du sagst, willst du jetzt gucken? Nachdem du den Brief von dem allmächtigen Gott bekommen hast, willst du es trotzdem gucken? Lass das in deinem Kopf, wallahi, du bekommst Stärke. Nächster Punkt, mein lieber Bruder, ist nicht so viel rumgucken. Rechts, links, da. Es gibt manche Leute, die gucken gerne. So, er guckt nur. Hallo. Immer ruhig, wenig reden, wenig gucken, wenig. Ja, es gab einen Gelehrten, er ging mit seinem Schüler. Ja, er ging mit seinem Schüler zu einem Abendessen bei Leuten von Gelehrten und so. Nachdem sie mit dem Essen fertig waren, sie gingen weg. Er sagt ihm: Ja, Sheikh, leise mine Shahama, antati yamra'atun bil ghasil. Er sagt ihm, es ist nicht von der Anständigkeit, dass die Frau uns, dass eine Frau kommt und uns was, Wasser gießt für Hände sauber machen. Das passiert bei uns in unseren Ländern. Es ist Sitten, sie kommt mit ihren was? Mit ihren Hijab und die Gäste oder kommt zu unserer Tochter oder ein Sohn. Manchmal kommt die Tochter oder die Schwester natürlich und sie gießt, dass jeder was? Seine Hände wäscht. Er sagt ihm, es ist doch nicht von der Anständigkeit, dass sowas von einer Frau geschieht. Er sagt ihm, du, wallahi, 10 Jahre werde ich jede Woche bei diesen Leuten eingeladen. Niemals wusste ich, dass das eine Frau war, die mir Wasser gießt. Wirklich, das eine Frau? Guckst mal, wie die Gelehrten waren. Guckst mal, wie die Gelehrten waren, mein lieber Bruder. Noch eine andere Sache, die dich stärkt und motiviert. Heiratet so schnell wie möglich. Rettet euch von den Versuchungen. Wallahi, die meisten Brüder hier in Deutschland können heiraten. Sie können heiraten. Wallahi, wir haben geheiratet. Ich selber ein Beispiel, ich war Student. Student. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat uns nie gelassen. Und die Frau hat nie gearbeitet. Alhamdulillah. Und sie ist froh darüber. Und ich bin auch froh darüber. Und Alhamdulillah, und wir haben niemals solche Sachen von Sozialhilfe und so. Alhamdulillah, Job gejobbt und gearbeitet, Allah hat uns gegeben. Ja, auch nur mit normalem Job und ein bisschen Bescheidenheit. Ha? Und deswegen heiratet. Und wir sagen den Leuten, macht die Heirat leicht für eure Töchter. Das heißt, gebt eure Töchter. Das ist gut für die Tochter sowie für den Mann. Und der Rizq kommt sowieso. Wenn es nicht dieses Jahr kommt, nächstes Jahr. Aber es kommt sowieso. Und deswegen heiratet, heiratet sich so schnell wie möglich. Ja, ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa'innahu ahfadu lil-farj, au ahsanu lil-farj. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, O ihr Jugendlichen, heiratet. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ الْفَرْجِ. Das hilft euch, eure Blicken immer runterzusenken. Und das hilft euch auch dazu, dass ihr eure Keuschheit bewahrt. Aber der nicht kann, er soll fasten. Und Fastenmonat ist inshallah demnächst. Da lernen wir, ich faste die ganze Zeit. Jetzt soll ich mein Fasten so schlecht und mangelhaft machen mit einem Gucken auf eine Frau? Ja, deswegen fasten, fasten, fasten. La ilaha illallah, bismillah. Möge Allah uns Kraft geben. Amen. Nächster Punkt, mein lieber Bruder, die dich stärkt. Folge die Gebote Allahs. Besonders das Gebet. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet entfernt euch immer von dem Schändlichen und von den schlechten Dingen. Gebet. Das ist dein Rettungsseil. Die Gebote Allahs. Und denke an Al-Hurul Ain. Al-Hurul Ain. Die Frauen des Paradieses, die niemals mit einem Menschen oder einem Djinn geschlafen haben, die von Allah erschaffen und hergestellt sind, die kein Auge gesehen hat und kein Gehör gehört oder keine Vorstellung eines Menschen kommt. Wunderschön. Du wirst nur in ihren Brüsten, beiden Brüsten, 70 Jahre nur gucken. Ja. 100 Jahre wirst du nur in ihrem Gesicht. Was ist das? Zum ersten Mal, wenn du sie siehst, du wirst dich niederwerfen vor ihr. Du sagst, bist du mein Gott? Bist du mein Herr? Sie sagt dir, nein, ich bin deine Frau, die dich liebt und die auf dich wartet. Du hast mir schon die Morgengabe gegeben. Du sagst ihr, was ist die Morgengabe, die ich dir gegeben habe? Sie sagt ihr, indem du deine Blicke runtergesenkt hast. Das ist die Morgengabe von Hur al-Ain. Senke deine Blicke runter, wenn du sie haben willst. Morgengabe, teure Morgengabe. Das ist Al-Hurul Ain. Al-Hurul Ain, wenn du sie guckst und wenn sie auf einmal lacht, da kommt Licht von ihr. Wunderschön, wie Al-Yaqut, wie die Perlen und wie die Rubinen. Wunderschöne Schönheit. Du sitzt und du legst dich mit ihr auf einem Bett und ihr streitet auf dem Glas. Nein, ich trinke, nein, ich trinke, nein, ich trinke. Und dann du trinkst ein wunderschönes Getränk mit ihr zusammen und auf einmal legst du dich hin neben ihr. Eine Frau, die niemals in dein und die unsere Frauen, die werden Königin von Al-Hur al-Ain sein für ihre Tugend. Denke, mein lieber Bruder, an Al-Hur al-Ain wa kawa'iba atraba. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَ. So hat Allah Ta'ala sie beschrieben, dass ihre Brüste wie die Granatapfel aussehen. Das heißt nicht runterhängen und ich weiß ich nicht wie. Ha? So, von Allah Subhanahu Wa Ta'ala. كَوَاعِبَ أَتْرَابَ. Gefällt euch das, ne? Nein. Ihr seid gefährlich. Nächste Sache, mein lieber Bruder. Und das ist die nächste. Denk an Hur al-Ain, aber die nächste. Wenn du auf der Straße gehst, das sagt Ibn al-Qayyim, und du guckst eine Frau, wunderschön, und auf einmal wirst du schwach, du willst weiter gucken, oder so. Denk an den Sachen, die man ja kennt, dass sie ihre Geschäfte macht. Denk daran, das wird dich gleich. Denk, dass sie Stuhlgang macht. Diese Frau, die da ist, sie macht ihren Stuhlgang. Wenn du nur diese Gedanken machst, ein psychischer Effekt, dass du auf einmal und dann gehst du weg. Ein Hilfsmittel hier, ein bisschen Antibiotikum, Paracetamol hier. So, die nächste Sache, mein lieber Bruder. Al-Ulu bil-Himma. Erhöhe deine Motivation oben, oben, oben. Statt dass du unten guckst, guck nach oben. Geh mit den Leuten weiter. Die Leute, sie wetteifern im Paradies und du bleibst unten. Du bleibst in dem hinteren Teil der Karawane. Hallo, geh nach vorne und geh oben. Und das Paradies und die höheren Stufen, die kommen mit Anstrengung, mein lieber Bruder. Nächster Punkt, Achi, die dir auch hilft, dass du dich selber jeden Tag zur Rechenschaft ziehst. Wie war ich heute? Wie viele Male habe ich geguckt? Wie viele Male können wir zählen? Kann man zählen? Deswegen, wenn du zählen kannst, dann bist du, Alhamdulillah, auf dem guten Weg. Dann kannst du ja zählen. 10, 7. Und wenn du auf dem Finger zählst, Alhamdulillah, und wenn du nichts mehr zählst, dann bist du auf Frieden und auf der Rettung, auf dem Rettungsweg. Und denke daran, mein lieber Bruder, an dem Leid und an die Sorge und an die psychische Belastung, die du nach der Sünde erleben wirst, die dein Leben schlimm und schwarz macht. Denke daran und denke daran, will ich mehrere Tage so schlecht mich fühlen? Oder will ich gleich das als Widerstand leisten und danach bekomme ich Glückseligkeit, die viel besser ist und auf einmal fühle ich mich viel besser, weil ich diesen Widerstand geleistet habe. Nach jedem Widerstand kommt Belohnung von Allah. Denke an den Leid, den du danach leidest. Und dann weißt du, mein lieber Bruder, dass du über dieses Thema oft sprichst mit deinen Brüdern. Weißt du, was für einen Effekt das macht? Das erinnert dich immer. Rede mit den Brüdern, mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn, mit deiner Familie. Rede darüber so und so und so und dann wirst du immer erinnert und gestärkt. Eine andere Sache, mein lieber Bruder. Dieses Einflüstern, dieses von Scheitan. Guck mal, ein kurzer Moment. Das. Damit fängt es an. Die sind leicht zurückzuweisen, ganz leicht. Wenn sowas kommt, sag, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina amanu idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru. Die wahren Gläubigen, das sind diejenigen, wenn ein Einflüstern von dem Satan kommt, dann sind sie gleich wach und sagen was? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Leute, A'udhu billahi minash shaitanir rajim ist dein Kalaschnikow. Wenn er kommt, du machst ihn und dann stirbt er, dann geht er weg. Ich wundere mich über einen Bruder oder eine Schwester, wenn das Einflüstern kommt, da kommt auch andere Eingebung von dem Engel, indem er dir sagt, sag A'udhu billahi minash shaitanir rajim, nimm dein Kalaschnikow. Du sagst ihm, der Feind, der kommt dich angreifen, du sagst ihm, nein, ich lasse meinen Kalaschnikow rein. Schlag mich mal bitte, schlag mich, buff, ach. Das passiert. Passiert das nicht in deinem Kopf? Da kommt die Sünde. Da kommt auch Engel-Eingebung. Sag A'udhu billahi minash shaitanir rajim, du willst die nicht sagen. Wallahi, wenn du sagst, A'udhu billah, ich nehme Zuflucht bei Allah von dem gehassten Satan. Weißt du, wie die Kurve runter, auf einmal bist du stark und er verschwindet. Mach das. Und sag, Abdul Adim hat die Wahrheit gesprochen in dieser Sache. Sag das. Sag, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Gleich wirst du befreit, mein lieber Bruder. Aber auch in einer Sache, die dich stärkt. Was ist die? Denke an den Tod. Nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich in schlechtem Zustand zu ihm bringt, zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu sich. Denke an den Tod, mein lieber Bruder. Und eine andere Sache, die dich stärkt. Sag mal, wenn ich das sage, könnt ihr mal das speichern und danach gehen, inshallah? Versprechen wir einander? Dann hören wir ja, inshallah, yalla. Inshallah, bi'inillah. Möge Allah uns alle stärken. Denkt mal daran. Musahabatul Akhyar. Ha? Wähle die rechtschaffenen, tugendhaften Freunde. Nicht Freunde, die sagen, hallo, du bist doch jung. Komm, lass uns heute nur Diskothek. Komm doch. Oder einer, der dich an ein Mädchen erinnert von der Schule, von damals. Sie fragt nach dir. Sie hat gesagt, sie vermisst dich. Ach so? Und wo ist sie? Wo lebt sie? Und dann kommt das. Musahabatul Akhyar. Gute Freunde bewahren und beschützen. Und dann weißt du auch, dass das ein Sinner Art ist, dass du das nicht tust. Aber für die Frauen, meine liebe verheiratete Schwester, ein Ratschlag zu dir. Helfe deinem Mann, dass er nicht auf der Straße schwach wird. Meine liebe verheiratete Schwester, die viel vernachlässigt und dem Satan hilft, statt ihrem Mann zu helfen und die ihren Mann schwach macht. Meine liebe verheiratete Schwester, sei wie diese Frau, wo ein Ehemann gesagt hat, als er gefragt wurde, er sagte, wisst ihr was? Ich heirate jeden Tag eine Frau. Sie sagen, wie? Er sagt, meine Frau, sie macht mich kaputt. Jeden Tag ist die neu. Jeden Tag heirate ich neu. Jeden Tag habe ich eine neue Frau. Warum? Weil diese Frau klug ist. Jeden Tag ist die ganz anders. Jeden Tag, er kommt und sagt, hallo, was bist du von einer schönen Frau? Du machst mich das und lobe sie. Denn die Frauen, sie wollen das hören. Das Loben macht sie stark und sie machen es noch mehr und noch mehr. Wallahi, das Beste kommt von deiner Frau und nicht von einer fremden Frau. Meine liebe Bruder, Schwester, pass auf, viele Schwestern, aber auch sage ich zu meiner Frau, obwohl sie nicht da ist, sie liegt im Krankenhaus. Möge Allah Ta'ala sie gesund machen. Möge Allah ihr Gesundheit schenken. Und möge Allah, ich bitte für unseren Sohn Muhammad Hafiz, möge Allah ihn segnen. Möge Allah ihn als rechtschaffenes Kind machen. Möge Allah ihn immer bewahren. Möge Allah ihn von jedem Unheil und von jeder Sünde bewahren. Und ich möchte auch hierzu für einen Bruder und eine Schwester, die wir kennen, die wir lieben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ein Kind schenkt. Sagt alle Amin. Möge Allah dieses Ehepaar ein Kind so schnell wie möglich schenken. Möge Allah ihnen tugendhafte, rechtschaffene Nachkommenschaft schenken. Möge Allah ihnen das ermöglichen. Allahumma Amin. Meine liebe verheiratete Schwester, wenn du dich schön machst vor dem Spiegel, bevor dein Mann kommt, mach dich nicht so schön, wie du es schön findest, sondern wie er es schön findet. Viele Frauen machen diesen Fehler. Sie macht so, ah, das finde ich schön. Ach, das finde ich schön. Nein. Wie er das schön findet. Sein Geschmack ist nicht wie dein Geschmack, sondern wie er das schön findet. Aber, ja, Abdul Adin, wie weiß ich, was mein Mann schön findet? Na, da bist du keine kluge Frau denn. Indem du fragst. Und wenn du nicht fragen kannst, indem du ein bisschen denkst, was er schön findet, was nicht, was die Reaktion dabei war, was die Reaktion dabei, und sammle mal ein Paket für Schönheit und ein Paket, was ungewollt oder nicht so gerne. Und dann mach das. Meine liebe verheiratete Schwester, versuch mal zu Hause eine Stimmung für deinen Mann zu bewahren, dass er gerne zu Hause ist und dass er gerne nach Hause wiederkommt. Nicht, dass er sagt, oh, wieder zu Hause. Wieder zu Hause. Er klopft in der Tür und sagt, hey, wo warst du heute? Und wie war er? Und dann beginnen sie die Fragen. Ich bin nicht deine Frau, du warst meine Frau, du machst mich nicht. Hallo. Kann vieles und mag vieles richtig sein, aber nicht der richtige Moment. Verschiebe das später. Meine liebe verheiratete Schwester, sei doch klug und versuche mal deinen Mann zu gewinnen und zu stärken, dass du ihn, bevor er die Tür verlässt, du gibst ihm Antibiotikum gegen alles, was draußen von Bakterien läuft, dass er nicht angesteckt wird. Aber auch mein lieber verheirateter Bruder, genauso wie du es wünschst, dass deine Frau für dich schön macht, sie erwartet dasselbe von dir. Nicht, dass du mit Schweiß kommst und, weiß ich nicht, mit staubigem Haar und gerade, weiß ich nicht, von der Arbeit und dann riecht sie dich und sie will nichts dazu sagen und dann kommt es so und so und so und dann macht sie es nichts mit dir gerne. Eine Frau, sie kommt zu Umar. Ja, Umar, ich will meinen Mann scheiden. Ich will ihn nicht haben. Er sagt, ja Frau, lass uns ihn bitte einladen erstmal und so und so. Dann hat er nach ihrem Mann gefragt, er sagt, geh weg. Er kam zu ihm, als er ihn sah. Umar wusste Bescheid, warum diese Frau ihn nicht mehr wollte. Der Mann hatte so viele Lockenhaare und stäubiges Haar, so schmutzige Kleidung und so einen Bart, die ganz lang und so rechts und links und oben und vorne und so und alles Mögliche. Er sagt, hallo, hallo. Er befahl seine Arbeiter, bring diesen Mann erstmal zu Hammam, also zur Sauna. Bring's mal zu Hammam und... Aber richtig, reinig. Ja, und macht ihm mal Bart so schön schneiden, zurechtschneiden. Und eine wunderschöne Frisur und schöne Kleidung, schöne Parfüm und so. Und bringt ihn mal wieder. Als sie ihn gebracht haben, er hat die Frau hinter dem Vorhang gelassen. Und er kam, der Mann kam. Oder die Frau kam zu ihm. Und der Mann ist hinter dem Vorhang. Er sagt, willst du immer deinen Mann scheiden? Sie sagt, ja. Dann sagt er, komm da raus, deine Frau will dich scheiden. Er kommt raus, sie macht, nein, ich habe es anderes überlegt. Nein, diesen Mann möchte ich dir gerne. Vielleicht war er gut, hatte gute Charakter, aber das fehlt ihm. Reicht nicht gute Charakter. Du musst dich schön machen. Genauso wie du es auch schön finden wirst, mein lieber Bruder. Ja? Und auch meine liebe Schwester, die verheiratet ist. Ich rate dir, deinem Mann zu helfen zu Hause, indem du nicht dem Scheitan hilfst, dass du bestimmte Zeitschriften einfach zu Hause liest, wo es drinnen Frauen sind, die nackt sind. Was haben sie da zu suchen? Fernseher, da läuft etwas, paar nackte Frauen und so, und du liest, ja, ist ja kein Problem, ich bin ja mit ihm oder weiß ich nicht. Nein! A'udhu billah, mach weg und beschütze es. Beschütze deinen Mann. Und versuch ihn immer auch zu erinnern mit bester Art und Weise. Und weißt du, je mehr Glaube dein Mann hat, hast du auch dadurch mehr Glaube. Aber jetzt, damit es nicht heißt, okay, du hast uns die Hilfsmittel genannt, aber ich möchte noch eine andere Art von Motivation. Ich möchte noch mehr motiviert werden. Gib uns mal ein paar Motivationsgründe. Hier, bitteschön. Das Beste wirst du inshallah hören. Erstmal die 10 Punkte, die Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya in seinem Buch Ad-Dawa'u al-Kafi. Liman sa'ala ani Ad-Dawa'u al-Shafi. Pardon. Ad-Dawa'u al-Dawa'u. Es gibt ein Buch, nicht Al-Su'al al-Kafi, sondern Ad-Dawa'u al-Dawa'u, sein Buch. Er hat 10 von vielen Früchte. Und Nutzen von dem Sinken der Blicke. 1. Ja, mein lieber Bruder, wenn du deine Blicke für Allah runtersenkst, denke daran, dass du ein Diener bist, der Allahs Gebote folgt. Macht dir das nicht Freude? Sag, ich folge jetzt gerade mein Gebot, sein Gebot. Macht dir das nicht Freude? Wallahi, macht wunderschöne Freude. Auf einmal fühlst du dich als Diener. Ich habe das getan, nur für ihn. Nur für ihn. Ja, das ist eine Sache, die du weißt als Früchte, dass du auf dem Weg Allahs bist. Nummer 2. Das Runtersenken der Blicken hindert dich, dass der Gift dein Herz nicht erreicht. Das heißt, dein Herz wird immer noch beschützt. Solange. Ist das nicht eine gute Frucht? Drittens. Das Runtersenken der Blicke er gibt dir eine innere Ruhe und eine innere Glückseligkeit, die wunderschön ist und die besser als die Glückseligkeit, die ein paar Sekunden dauert, in Haram. Ha? Wallahi, viel, viel besser, mein lieber Bruder. Und wisse, dass das Zerstreuen der Blicke, rechts und links und vorne und hinten, das zerstreut auch dein Herz, dass du nicht mehr weißt, wohin es lang geht. Deswegen, mein lieber Bruder, beschütze es. Viertens. Das stärkt dein Herz und das motiviert dein Herz für den Glauben, wenn du deine Blicke runtersenkst. Fünftens, du bekommst ein Licht in deinem Herzen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala nach diesem Vers von قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ sagt den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke runtersenken. Was kam danach und dann kam? Allahu nuru samawati wal ard. Allah gibt dir ein Licht. ein Licht in deinem Herzen, womit du das Gute kennst und das Schlechte wegmachst. Sechstens, mein lieber Bruder, Wallahi, alle Leute, die ihre Blicke runtersenken, sie werden klug und klüger. Und sie bekommen sogenannte Al-Firasa. Was ist Al-Firasa? Al-Firasa ist, dass du auf einmal viele Dinge schnell verstehst, was die Leute für ein paar Tage brauchen, damit sie es verstehen. Da kommt ein Mann, der fragt dich, du weißt, dass er Lügner ist, obwohl er nichts gesagt hat. Allah gibt dir dieses Licht. Al-Firasa, Al-Basira. Al-Basira kommt von Basar, vom Augen, von den Augen. Deswegen wirst du bi-idnillah ta'ala vieles leicht erkennen. Andere Sache, mein lieber Bruder, dein Herz wird mutig und stark gegenüber allen anderen Sünden. Nummer 8, dass der Satan keinen Weg zu deinem Herzen mehr findet, weil du ihm das nicht gelassen hast. Auch eine ganz wichtige Frucht. Wenn du deine Blicke immer runter senkst, auf einmal werden deine Gedanken nicht zerstreut, so dass du für deine Arbeit, für dein Leben mehr denkst als für manche Frauen und ein paar Bilder und ein paar Videos. Statt dass du deine Zeit dafür bringst, auf einmal wird deine Zeit in nützlichen Dingen in deinem Leben benutzt. Oder? Ja? Und dann Nummer 10. Es gibt zwischen den Augen und dem Herzen einen Zwischenweg. Ein Zwischenweg. Und dieser Zwischenweg, wenn er kaputt ist, dann gibt es keine Kommunikation mehr. Und wenn er gut ist, dann wird immer durch das Herzen alles gesteuert. Macht das nicht kaputt, denn die schlechten Blicke, die machen das kaputt. Nochmal einen anderen. Derjenige, der sein Blick heruntersenkt, er bekommt das Paradies und wird von der Hölle gerettet. Woher hast du das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, bewahrt mir sechs Dinge, wallahi, ich bewahre euch und versichere euch das Paradies. Unter diesen sechs Dingen, und senkt eure Blicken und bewahrt eure Keuschheit. Ha? Willst du das Paradies haben? Das ist eine große Frucht. Noch eine andere Sache, wenn du mehr Wissen haben willst und Segen am Wissen, denn viele Leute, so viele Leute, die Fiqh tragen, aber er selber, er ist nicht Faqih. Warum? Da fehlt der Segen. Willst du den Segen haben? Senke deine Blicke runter, auf einmal wird dein Wissen gesegnet und auf einmal wirst du immer mehr und mehr lernen. Noch eine andere Sache, das Runtersenken der Blicke befreit dich, dass du gefangen wirst durch dein Gelüst. Und das andere haben wir gesagt mit der Morgengabe. Und die andere Sache ist Taliqun bi ra'yi al-'ayni wa huwa asir. Ein Mann, der zwar frei ist beim Gucken, aber er ist selber gefangen. Ich möchte euch nur zwei, drei kleine Geschichten erzählen über Leute, die gefangen gefallen sind. Sie sind gefangen gefallen und dann sind sie wie die Tiere und wie das Beispiel von Esel. Ein Mann namens was? Ein Mann, sein Name ist nicht bekannt, aber er war, Allahu a'lam, in Bagdad. Ein Muezzin, er hat Adhan gemacht, immer. Und immer wenn er Adhan geht, er geht zu Dach und dann Allahu Akbar, aber er geht zum Dach. Auf einmal sieht er von oben, blickt er ein wunderschönes Mädchen in einem Haus. Und sie war so gekleidet und so. Und dann auf einmal ist er gefallen sozusagen. Nicht vom Dach, sondern an ihr gefallen. Dann ist er zu ihr gegangen. Er sagt ihr, ich möchte das mit dir machen. Sie sagt ihm, nein. Ohne Heirat mache ich das nie. Er sagt, dann werde ich dich heiraten. Sie sagt ihm, nein, ich bin Christin. Und ich kann dich nicht heiraten. Ich kann nur einen Christ heiraten. Dann hat er gesagt, ich werde Christ. Er sagt, ich werde Christ. Für dich werde ich Christ. Wallahi, manche Leute erreichen so ein Niveau, Esel, richtig Esel. Ich werde Christ, für dich werde ich Christ. Gleich in der ersten Nacht nach der Hochzeit haben sie beide getrunken. Dann ist er zum Dach gegangen und dann buff auf seinem Kopf und tot. Bevor er sogar mit ihr das macht, was er wollte. Ha? Getrunken, dann geht er hoch. Und was? Dann ist er tot. Wal'iyadu billah. Ein anderer Mann. Da kam eine Frau reizend zu ihm, vor ihm vorbei. Sie sagt ihm, sag mal, ich möchte Hammam bin Jab. Sie fragt nach einem Hammam, ein Sauna. Ort heißt was? Bin Jab. Wo ist Hammam bin Jab? Er sagt, da, diese Tür. Was war das für eine Tür? Seine Wohnung. Da. Die Frau hat ihren Eimer und ihren Sachen. Ja, und dann geht sie in der Tür, tuff rein. Und dann geht er hinterher und dann macht die Tür zu und er geht rein. Er sagt, es gibt kein Hammam bin Jab. Es gibt hier nur ich und du. Lass mich mit dir, wal'iyadu billah, al-fahisha machen. Sie war klug. Sie sagt ihm, wenn es sein soll, weißt du was, dann machen wir uns die Sache gemütlich. Geh mal erstmal was zu essen holen und was zu trinken. Und ich bereite mich vor, bis du kommst. Der Mann ist rausgegangen. Und er hat vergessen, richtig das zuzumachen. Er ist rausgegangen, was hat sie gemacht? Sie hat ihre Sachen rausgenommen und von zu Hause weggegangen. Er kam zurück und er denkt und so, als er zurückkam, er fand sie nicht, er war wie verrückt. Und er begann sie zu suchen auf den Märkten. Und dieser Mann war bekannt, dass er jahrelang auf den Straßen mit einem Gedicht geht und er sagt diesem Gedicht wie ein Verrückter. Die jahrelang ist er nun mit dieser Sache gefangen. Dieses Gedicht, er sagte: احتالت احضر لنا اكلا قائله يوما وقد تعبت كيف الطريق الى بنجاب. Sie sagt, sie war so klug, indem sie sagte, bringe uns Essen. Und dann sagte sie, كيف الطريق الى بنجاب. Wie ist der Weg zu Binjab, Sauna? Und dann hat er einmal von der Dach gehört, eine Frau, die ihm gesagt hat, Halla ja'alta sari'an idh dafarta biha hirzan ala dari au qaflan ala albabi. Sie sagt ihr, warum hast du Dumme, warum hast du nicht so schnell reagiert, als du sie in deinen Händen hast, indem du die Tür zuschließt oder ein Schloss extra dafür baust? Ja, und dieser Mann ist so geblieben, bis er alt geworden ist und damit gestorben. Ein anderer Mann hat einen jungen Mann gesehen. Dieser junge Mann war hübsch und schön. Es gibt übertriebene Schönheit von einem jungen Mann, aber er ist verliebt an einen jungen Mann. Passiert, deswegen, man muss Blicke runtersenken, auch wenn es um einen bestimmten Art von Männer geht. Ja, wenn man das mit Gelust macht, wal'iyadu billah, gibt es kranke Leute, immer. Aber dieser Mann, er ist geliebt, verliebt geworden auf ihn. Und dieser Mann, er war immer verrückt nach diesem Mann, bis er vor dem Sterben war, nur durch seine Liebe zu ihm. Der andere, der wollte ihm nichts geben und natürlich, er ist krank geworden, bis die Leute zu ihm kamen. Und sie sagen ihm, du, er wird sterben, komm bitte, er will nur gucken, nur dass er dich guckt, damit er erleichtert wird. Dieser Mann hatte was? Erbarmen. Er sagt, ich gehe doch, dass er mich guckt. Bevor er in die Tür reingekommen ist, er sagt, A'udhu Billah, A'udhu Billah. Sie haben ihm gesagt, er wird kommen. Und dann hat er sich gefreut. Und dann, als er vor der Tür war, er ging zurück. Er sagt, das tue ich mir nie an. Sie kamen zu ihm rein und sagten, er kommt doch nicht. Der Mann hat das gehört. Und der Schock kam und er sprach ein Gedichtzeil. War seine letzte Gedichtzeile im Leben, sodass er dadurch gestorben ist. Er sagte, Ya Aslamu, Ya Aslamu, Ya Rahat al-Alili, Wa Ya Shifa al-Mudniq al-Nahili. Hubbuka Ashha ila Fuadi min Rahmati al-Khaliq al-Jalili. Er sagte, O Aslam, du Heilung und Ruhe von dem Kranken. O Aslam, du Heilung von dem Schwachen. O Aslam, die Liebe zu dir, ist für mein Herzen so wunderschön und sogar besser als die Barmherzigkeit des allmächtigen Schöpfers. Und ist auf diesem was? Auf diese Art und Weise wal-iyadu billah gestorben. Und es gibt auch Hatim al-Ta'i, der ist bekannt, Hatim. Er kam zu seinem Freund, ein von den Gelehrten. Er klopfte in seine Tür. Da kam die Frau von seinem Freund raus. Sie hat gesehen, wer da war. Sie sagt zu ihm, hey, komm zu deinem Freund. Er sagt, wer klopft da? Er sagt, dein blinder Freund. Er sagt, was? Blinder Freund? Ich kenne nie einen blinder Freund. Er sagt, geh und guck selber. 10 Jahre dachte die ganze Zeit, er sei blind, weil er immer, wenn er klopft, er hat zugemacht. Seine Augen zugemacht. Obwohl man kann einfach nur die Blicke runtersenken, aber vorsichtshalber macht er zu, die Garage zu. Ja? Also, sie dachte die ganze Zeit, er ist blind. Es gibt ein paar Leute, wenn er die Tür klopft, du machst ihm die Tür auf, er guckt in die Wohnung rein, er sagt ihm, sag mal, wo ist das Schild? Die ist nicht mehr da gehängt. Er weiß genau, was da reingeht und so. Er guckt nur. Das ist unsere, wal-iyadu billah, die Schwäche, wal-iyadu billah. Und es gibt andere Geschichten, aber ich will jetzt nicht, ja genau. Ich werde jetzt beenden, natürlich mit einem Ruf. Damit beende ich. Tubu ilallah. Letzter Vers in diesen Versen, die wir gelesen haben. Kehrt zu Allah mit ehrlicher Reue. Du, mein lieber Bruder, egal wie deine Sünden waren, kehrt zurück und sag, ja Allah, vergebe mir und beschütze mich und bewahre mich. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und kehrt zu allesamt, o ihr Gläubige, zu Allah, reumütig zu, auf dass ihr den Erfolg erzielt. Möge Allah uns stärken. Möge Allah von uns annehmen. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Und möge Allah uns die Motivation und die Kraft geben, dass wir die Sünden nicht begehen. Möge Allah unsere Blicke schützen. Möge Allah unsere Herzen schützen. Möge Allah unsere alle Organe schützen von jedem Unheil. Möge Allah diejenigen, die nicht verheiratet sind und sie wollen heiraten, möge Allah ihnen das ermöglichen. Möge Allah ihnen das leicht machen. Und möge Allah ihnen gute Ehepartner schenken. Möge Allah unsere Frauen beschützen und bewahren. Möge Allah unsere Frauen und alle beschützen und bewahren. Ihre Keuschheit und ihre Scham bewahren. Möge Allah unsere Frauen recht leiten. Möge Allah uns zusammen einigen. Möge Allah uns das Paradies geben. Möge Allah uns den Hur'in geben. Möge Allah uns den Hur'in geben. Möge Allah uns die Hur'in geben. Möge Allah uns sein Wohlgefallen geben. Möge Allah uns verzeihen. Unsere Verfehlungen, unsere Fehler verzeihen. Möge Allah uns von der Irre beschützen. Möge Allah uns immer auf seinen geraden Weg recht leiten.